so einer, der im Dreck versinkt. Er liegt im Staat nur auf der Tasche. Ja, das ist seine Ökomasche. Nicht packe Hass und Tribut, denn wir bezahlen die ganze Sozi-Brut. Wer gesund ist, sollte arbeiten gehen und nicht nur faul in der Gegend rumstehen. Arbeiten, nein, das tut er nicht, denn sonst verliert er sein Gesicht. Und unser schönes Land, das hasst er. Er schiebt ihn ab nach Alaska. Nicht packt der Hass und die Wut, denn wir bezahlen die ganze Sozi-Brut. Wer gesund ist, sollte arbeiten gehen und nicht nur faul in der Gegend rumstehen. Power in the game.